Nicht immer sind anonyme Anrufer so relativ harmlos wie etwa bei einem Kinderstreich. Anonyme Teilnehmer, Belästigungen oder Mystifikationen, wie es in der Fachsprache heißt, treffen die Opfer am empfindlichsten in der Nacht. Die technischen Einrichtungen sind geduldig. Jeder Psychopath kann sie missbrauchen. Bekannte Persönlichkeiten sind natürlich Lieblingsobjekte unbekannter Anrufer. Doch niemand ist solchen Störungen seines Privatlebens wehrlos ausgeliefert. Bevor man sich eine Geheimnummer zulegt, sollte man aber eine Reihe von Abwehrmethoden prüfen. Erste Möglichkeit: Telefonüberwachung. Eine Überwachung kann nur der Inhaber eines ganzen Anschlusses beantragen. Er muss sich dazu mit der zuständigen Postdirektion in Verbindung setzen. Hat der Teilnehmer während des laufenden Gesprächs auf seiner Wählscheibe rechtzeitig die 1 gewählt, wird in der Telefonzentrale ein optisches und akustisches Signal ausgelöst. Der Beamte fixiert die ankommende Richtung des störenden Gesprächs und leitet die Rückverfolgung ein. Über mehrere Zwischenstationen erhält er das endgültige Resultat. Kostenpunkt 4 Schilling pro Stunde. Die Überwachung ist im Ortsbereich möglich, also nicht im Fernverkehr. Dafür gibt es zweitens die Möglichkeit eines Fernsprechauftrages, Dienstanmeldung unter der Telefonnummer 09. Drittens, Möglichkeit des Selbstschutzes ist ein automatischer Anrufbeantworter, zu haben ab ca. 6.000 Schilling. Ungeeignete Methoden, sich Störenfriede vom Telefon zu halten, sind das Ausschalten des Pflichtweckers bei einer Steckdosenanlage und vor allem das Ablegen des Hörers. In beiden Fällen läuft der Teilnehmer Gefahr, dass eine Entstörung, wie es amtlich heißt, durchgeführt wird, deren Kosten er zu tragen hat. Ein optisches und akustisches Signal zeigt nämlich in der Telefonzentrale sofort die vermeintliche Störung an. Der Anschluss wird isoliert und später überprüft. Auch wenn der Teilnehmer später auflegt, kann er nicht mehr angerufen werden, bis ein Beamter kommt und die Störungsursache feststellt. Bekanntlich steht die Privatnummer des österreichischen Bundespräsidenten im Telefonbuch. Ebenso halten es viele Politiker, die auf eines der wichtigsten Kommunikationsmittel nicht verzichten wollen. Dasselbe gilt auch für Journalisten, doch die Meinungen sind geteilt.1974 waren von rund 1.374.000 Hauptanschlüssen etwas über 37.000 nicht im Telefonbuch eingetragen. Das sind 2,7%. Ein Statussymbol ist die Geheimnummer nur für eine verschwindende Minderheit. Das Telefon ist an und für sich für jeden da. Es ist ein öffentliches Nachrichtenmittel und es soll daher auch jeder im Telefonbuch aufscheinen.